die NPD in Mecklenburg-Vorpommern, die Linke im Saarland und eine Wählergemeinschaft aus Sachsen-Anhalt. Wir schauen heute auf die Ränder, aber nicht die am Rande, und sehen uns Ergebnisse und Folgen eines Ereignisses an, das vor gut einer Woche stattgefunden hat. Zum Länderreport begrüßt Sie ganz herzlich Claudia Perez. Bei den Kommunalwahlen in 7 Bundesländern vom 7. Juni hatten vor allem die kleineren Parteien Erfolge zu verbuchen. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel waren von SPD und CDU in kleineren Städten und Gemeinden kaum etwas zu hören und zu sehen. Schon im Vorfeld lag der Verdacht nahe, dass die NPD hier die Lücken und ihre Reihen schließt. Es ist so gekommen, aber nicht so schlimm wie befürchtet. Dennoch kann man diese Kommunalwahlen als Gradmesser für die Normalisierung der NPD sehen. Die Rekorde sind gesunken, aber in der Fläche pendeln sich die Ergebnisse in vielen kleinen Gemeinden des Ostens, in denen die NPD auch bislang präsent war, so ein, dass etwa jeder 5. bis jeder 7. Wähler sein Kreuz bei der NPD macht. Landesweit werden die Rechten nun 26 Mandate auf kommunaler Ebene besetzen. Damit zieht die Partei in die meisten Kreistage und Bürgerschaften von Mecklenburg-Vorpommern ein. Es waren aber auch andere Tendenzen zu beobachten, wie Almut Knigge recherchiert hat. Wer nach Wiedstock in Ostvorpommern kommt, der sollte langsam fahren. Nicht nur, weil die Straße durch das kleine Dorf zugegebenermaßen recht anspruchsvoll zu fahren ist, sondern auch, weil sich links und rechts allerlei Buntes und Schräges in den Gärten finden lässt. Kreative Geister scheinen am Werk, aber das wurde alles nicht gezeigt, als Wiedstock vor ein paar Wochen bundesweit bekannt wurde als Beispiel für das Armenhaus Vorpommern. 27% Armutsquote steht jetzt festgeschrieben und die Wiedstocker sind sauer, weil sie das selber gar nicht so empfinden. Und deswegen wollen sie über Probleme eigentlich nicht reden, schon gar nicht mit der Presse. In welchem vorpommerschen Dorf gibt es keine? Ja. Aber heute ist die Presse schließlich da, um zu zeigen, wie man aus relativ schlechten Rahmenbedingungen mit einfachen Mitteln viel machen kann. Denn Wiedstock, das 140-Seelendorf, hatte landesweit die zweithöchste Wahlbeteiligung, 85%. Neonazis oder NPD spielen hier mitten im rechtsextremen Aufmarschgebiet, wie die NPD Ostvorpommern das Gebiet selber bezeichnet hat, keine Rolle. Es besteht durchaus ein Interesse an Wahlen teilzunehmen. Gerade darum, weil eben die NPD auch sich aufstellt. Man lässt sich einfach das nicht mehr gefallen. Und hier ist es so. Und weil die Leute Interesse daran haben, dass sich was verändert, dass sich was tut. Ja, es hat den ganzen Tag geregnet, würde ich nur mal sagen. Und die Leute sind trotzdem gekommen. Ja. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Menschen reden wieder miteinander. Also man muss sagen, dass die Kommunikationsstrukturen von früher zusammengebrochen sind. Genau. Eine Vereinzelung stattgefunden hat. Der neue Bürgermeister Hans-Jürgen Otto hat, da war er noch kein Bürgermeister, mit anderen Mitstreitern wie dem Wirt des Dorfes Mario Mertens die Wiedstocker Stimme gegründet, die Dorfzeitung. Und jetzt haben wir das aufgegriffen, dass hier wieder Kommunikation stattfindet. Stellen Sie sich vor, wir haben hier nach 10 Jahren, erste Mal hat diese Gemeindevertretung eine Einwohnerversammlung. Und wissen Sie, wie viele Leute da waren? Über 40 Leute in einem Dorf, wo 140 Einwohner sind. Ja, die Grundidee ist ja halt, dass wieder Strukturen entstehen. Denn oftmals drängen ja da, sag mal, nicht demokratische Kräfte ein, ich sag mal auch Feuerwehren oder wie gesagt, ein Beispiel im Bargeschuh ist ja bekannt, wo sie sozusagen die Dinge aufgreifen, die Leute vermisst haben, ja, wie Kultur, Freizeitaktivitäten, ja. Und dort, sag mal, wo halbwegs Aktivitäten stattfinden, wie hier zum Beispiel in Wiedstock, da gehen die da nicht rein in die Freiräume, in die kulturellen, ja. Und damit kriegt man dann auch die Köpfe wieder vielleicht zurück. Im Vorfeld der Wahlen hatten viele einen Durchmarsch der Rechtsextremen befürchtet. Bei der Analyse des Wahlergebnisses schwanken die Experten nun zwischen Freude und Entsetzen. Freude empfindet Günter Hoffmann, Rechtsextremismus-Experte, auch über das Beispiel Wiedstock. Die NPD, sagt er, konnte trotz massiver Plakatierung nicht das erwartete Ergebnis einfahren, auch wenn sie vielerorts zweitstärkste Kraft wurde, zumindest aber oft stärker als die SPD. Also sie ist deutlich unter den Ergebnissen der Landtagswahl 2006, teilweise auch der Bundestagswahl 2005 zurückgeblieben. Und es hat sich auch landesweit gezeigt, dass die Kapazitäten der NPD im Prinzip ausgeschöpft sind. Allerdings, das räumt Günter Hoffmann ein, ist das kein Grund zur Entwarnung. Das zeigen Beispiele wie Bargeschow, ein Dorf, das schon bei der Landtagswahl unschöne Schlagzeilen machte mit einem NPD-Ergebnis von über 30%. Hier setzten Neonazi-Kader den CDU-Bewerber vor der Wahl massiv unter Druck. Anonyme Plakate waren noch das harmloseste. Das Auftreten der Leute dort und auch das Flugblatt, was dort verteilt wurde, das grenzt schon wirklich fast an SA-Methoden, die da angewandt werden, um einen demokratischen Kandidaten unter Druck zu setzen, zu diffamieren und zu diskreditieren. Das Schlimmste war für Hoffmann allerdings, dass weder die Polizei noch die CDU ihren Kandidaten unterstützten. Ein Versagen aller demokratischen Strukturen sei das. Und der CDU-Chef Jürgen Seidel kann dem nicht so recht widersprechen. Da kann man nur inhaltlich gegenhalten. Es muss klar sein, dass die großen Parteien, die demokratischen Parteien, sich zuständig fühlen für den Bürger und dies auch demonstrieren. Das heißt, fürsorglich als Dienstleister sozusagen dem Bürger helfen, seine Probleme zu lösen. Das ist der einzige Weg, da bleibe ich dabei und den müssen wir auch gehen. Das würden sich auch die Wietstocker wünschen. Doch Schwerin ist weit weg und die Realität sieht anders aus. Wir fühlen uns hier abgehängt, das muss man schon sagen. Stellen Sie sich vor, es gibt in den Ferienzeiten nicht mal eine Busverbindung mehr. Ja, wir müssen anrufen, damit der Bus nicht nur bis Ratebur, sondern bis hierher fährt. Ein wenig mehr Beachtung wäre schön, dass nicht mehr nur die NPD die Kümmerkompetenz hat. Das würde die Leute auch stärken, weiterzumachen, ne? Dass ich hier mal jemanden natürlich, also so eine moralische Unterstützung ist schon gut für uns. Und das können wir auch gebrauchen, das tut uns auch gut. Oder eine neue Straße, eine Buslinie sowieso. Oder, und wenn es nur vor den Wahlen ist, der NPD nicht die Straßenlaternen für die Propaganda überlassen. Und so hinter vorgehaltener Hand hat man immer wieder gesagt, die demokratischen Parteien haben im ländlichen Raum auf Plakatierung verzichtet, weil die Leute ja dort doch nicht lesen können. Und das ist schon eine Arroganz dem Wähler gegenüber, die ist unglaublich. Im Länderreport schauen wir heute noch mal genauer hin. Es geht um die Kommunalwahlen vor gut einer Woche im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Im Saarland machte die CDU bei den Kommunalwahlen vor allem in ihren Hochburgen ziemliche Verluste. Aber dennoch, sie bleibt stärkste Kraft an der Saar. Die SPD konnte von diesen Verlusten der CDU nicht profitieren. Ihre Wähler kamen nicht oder machten ihr Kreuz woanders. Aber die Linke, sie konnte im kleinsten Flächenland bei ihrem ersten Antreten in vielen Gemeinden aus dem Stand Erfolge verbuchen. Tonja Koch hat allerdings schon die ersten Schwierigkeiten bei der Fraktionsübernahme ausgemacht. Freitagnachmittag, 15.30 Uhr. So ist das mit Termine. Gabriele Ungers steht im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler vor verschlossener Tür. Sie ist gekommen, um ein neues Mitglied in die Partei Die Linke aufzunehmen. Ja, er wollte aber unbedingt heute, weil er Urlaub hätte und zu Hause wäre. Die frisch gebackene stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Saarbrücker Stadtrat bewahrt ihre gute Laune. Sie wird es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. Überhaupt kann Gabriele Ungers momentan nichts aus der Ruhe bringen. Sie ist eine Linke der ersten Stunde und hat sich bereits als Mitglied der WASG, der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, für linke Positionen stark gemacht. Ihre Arbeit wurde nun mit der Wahl zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Saarbrücker Stadtrat belohnt. Das hat mich völlig überrascht, dieses Amt. Und ja, ich bin mir auch der Schwere dieses Amtes bewusst und wie es zustande kam. Und werde das hoffentlich zur Zufriedenheit aller ausfüllen können. Eigentlich hatte sich ein anderer, Winfried Jung, Chancen auf den Posten des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ausgerechnet. Jung, von Haus aus Busfahrer und Betriebsratsvorsitzender der städtischen Verkehrsbetriebe, war im Sommer des vergangenen Jahres mit 220 seiner Kollegen öffentlichkeitswirksam in Die Linke eingetreten. Sein erklärtes Ziel war es damals, die Politik in der Stadt mitzugestalten. Wir hoffen, dass wir durch die Unterstützung der Kollegen dann natürlich einige Leute auch ins Rathaus bekommen. Das hat er geschafft. Allerdings nur als einfaches Fraktionsmitglied. Sein Traum vom Fraktionsvorsitz, der in 2 Jahren, wenn der Amtsinhaber voraussichtlich aus Altersgründen ausscheidet, an den Stellvertreter fällt, diesen Traum konnte er sich nicht erfüllen. Die Linke selbst hat diese Pläne vereitelt, Gabriele Ungers. Die Mehrheiten waren an diesem Abend so, wie es denn ausgegangen ist. Aber er ist ein Mitglied wie wir alle, wie die 11 in diesem Rat. Und wir hoffen, dass er mitarbeitet und sich das nicht so sehr zu Herzen nimmt. Jung ist sprachlos angesichts dieser Entwicklung, denn sein politischer Einsatz könnte ihn womöglich teuer zu stehen kommen. wegen vermeintlicher strafrechtlicher Vergehen im Zusammenhang mit seinem politischen Engagement für die Linke hatte die Geschäftsführung der städtischen Verkehrsbetriebe Jung und 5 weiteren Betriebsratsmitgliedern gekündigt. Diese Kündigungen sind jedoch nicht wirksam, weil ihre Rechtmäßigkeit derzeit in einem Arbeitsgerichtsprozess überprüft wird. Auch die potenziellen Koalitionspartner der Linken im Saarbrücker Stadtrat haben mit der Person Winfried Jung massive Probleme. Thomas Brück, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Also ich habe größte Probleme mit diesem Mann, wenngleich er nicht das einzige Sagen haben wird in dieser Partei. Da gibt es ja auch Vernünftige. Aber bei vielen Fragen ist es nämlich schwer vorstellbar, dass ein Stadtverordneter Jung beispielsweise bei der Frage der Migrations- und Zuwanderungspolitik meiner Meinung ist. Da habe ich argste Bedenken. Also wenn man sich nicht, ich sage mal, drastisch nicht riechen kann, dann wird man auch ganz schwer zueinander kommen. Für den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Ralf Latz, stellt sich das gleiche personelle Problem. Wie sein grüner Kollege Brück hatte auch er Gelegenheit, Jung als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsgremien der städtischen Verkehrsbetriebe zu erleben. Die Person wäre auch in meiner Fraktion schwer zu vermitteln gewesen. Aber ich muss immer mit denen reden, die am Tische sitzen. Und das hätte ich dann auch in diesem Falle getan. Schnell, sehr schnell hat die Linke reagiert und den Saarbahn-Betriebsratsvorsitzenden Winfried Jung aus der Schusslinie genommen, um unter Beweis zu stellen, dass sie auf Stadtratsebene regierungsfähig ist. Die Linke erwartet nun ein Koalitionsangebot Gabriele Ungers. Wir erwarten das eigentlich von der SPD. Wenn sie ihr soziales Engagement ernst nimmt, sind wir für sie eigentlich der richtige Partner. Die SPD ist stärkste Fraktion im Rat, aber über eine ausreichende Mehrheit verfügt ein rot-rotes Bündnis nicht. Die Grünen müssten für eine stabile Mehrheit mit an Bord kommen. Aber in den Reihen der Grünen, die gestärkt aus der Kommunalwahl hervorgegangen sind, gibt es Überlegungen, gänzlich darauf zu verzichten, sich in eine Koalitionsdisziplin einbinden zu lassen. Thomas Brück. Da ist unser Ansatz der, dass wir uns vorstellen können, in Verhandlungen mit den anderen Fraktionen einzutreten, auf der Basis von sachorientierter Politik am Thema. Das heißt, dass wir nicht unbedingt eine feste Koalition auf 5 Jahre einzementieren wollen, sondern dass wir sagen, wir einigen uns auf einige ganz große Punkte. Da ziehen wir an einem Strang, heißt aber nicht, dass wir an allen anderen Themen auch an einer Position festhalten. Eine Zusammenarbeit von Fall zu Fall aber erscheint der SPD zu unsicher. Ralf Latz. Ich halte die Idee für schwierig umsetzbar. In unserer Stadt sind wichtige Entscheidungen zu treffen in den nächsten 5 Jahren. Da braucht man verlässliche Partnerschaften. Und von daher denke ich schon, dass es Sinn macht, dass man an dieser Stelle zu Koalitionen kommt. Vor der saarländischen Landtagswahl am 30. August wird es allerdings kaum zu einer Entscheidung, wer mit wem auf Stadtebene kommen. In Sachsen-Anhalt war die Wahlbeteiligung mal wieder enttäuschend. Sie lag unter 40%. Ministerpräsident Wolfgang Böhmer will das nicht hinnehmen. Wie er das und was er daran ändern will, dazu hat er noch nichts gesagt. Vielleicht geht es auch hier um ein Vermittlungsproblem, so heißt doch die Vokabel im Umgang mit der geringen Wahlbeteiligung bundesweit. Diese nicht gelungene Mobilisierung kam in den kleineren Städten und Dörfern vor allem freien Wählergemeinschaften, Initiativen und Vereinen zugute. Sie setzen damit die etablierten Parteien gehörig unter Druck. Politikwissenschaftler warnen, einzelne Gruppen würden meist nur einzelne Themen vertreten. Das werde sich langfristig negativ auf die Qualität der Kommunalarbeit auswirken. Trotzdem hielt das viele Wählerinnen und Wähler nicht ab, ihr Kreuz diesmal einer freien Wählergruppe zu geben. Den größten Coup landeten die Landwirte für die Region. Sie schafften es auf Anhieb in den Kreistag Stendal und konnten über 11.000 Wählerinnen und Wähler von ihrem Programm überzeugen. Mit 4 Sitzen haben sie es in den Kreistag geschafft, genauso viele wie die FDP. Susanne Arlt war dort, wo deren eigentliche Arbeit täglich auf sie wartet. Über 1.000 Milchkühe stehen im Stall der Agrargenossenschaft Lückstedt. Hinzu kommen noch 5.000 Schweine, eine eigene Schlachtstätte nach EU-Richtlinie, eine Werkstatt und über 3.400 Hektar Grün- und Ackerfläche. Wir bauen Getreide, Mais, Futterpflanzen und Raps an, zählt Geschäftsführer Frank Wiese auf. Er ist stolz auf den gemeinschaftlichen Betrieb im Norden der Altmark in Sachsen-Anhalt, der 80 Frauen und Männern aus der Region Arbeit gibt. Auf lange Sicht gesehen sieht Frank Wiese diese Arbeitsstellen allerdings in Gefahr. Die Bedürfnisse in der ländlichen Region werden seitens der Politik immer mehr vernachlässigt, moniert der 47-Jährige. Dabei sei gerade die Landwirtschaft einer der umfangreichsten Wirtschaftszweige. Es kann nicht sein, dass nur über uns geredet wird, sondern wir wollen mitreden. Und wir können nur mitreden, wenn wir in den Gremien sitzen. Nur dann haben wir wirklich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Natürlich ist uns auch klar, dass wir mitgestalten, aber wir werden die Welt auch nicht umdrehen. Vor 2 Monaten hat Frank Wiese zusammen mit Freunden und Bekannten die Freie Wählergemeinschaft Landwirte für die Region gegründet. Von den etablierten Parteien wurden wir dafür anfangs belächelt, sagt Wiese, der dies inzwischen gelassen nimmt. Dafür hat er auch allen Grund, denn seine unabhängige Wählergruppe ist auf Anhieb mit 9,1% aller Stimmen in den Landkreis Stendal gewählt worden. In seinem Heimatdorf Seehausen war Spitzenkandidat Wiese besonders erfolgreich und verschafft sich im Internet einen Überblick über die Statistik. In der Verwaltungsgemeinschaft Seehausen haben wir 2.323 Stimmen bekommen, 20,7%. Und damit waren wir hinter der CDU die zweitstärkste Fraktion. Und da kann man doch als Landwirte, als Neueinsteiger recht zufrieden sein, dass man so viel Vertrauen von den Wählern bekommen hat. Vertrauen, das Frank Wiese und die unabhängige Wählergemeinschaft in den kommenden 5 Jahren nicht enttäuschen will. Goldgelber Raps ziert das Wahlflugblatt, mit dem die Gemeinschaft geworben hat. Wir sprechen Ihre Sprache, geloben die 21 Kandidaten auf der Liste, von denen jetzt 4 in den Kreistag Stendal ziehen. Ein Großteil unserer Kandidaten sind Bauern, gibt Frank Wiese zu. Doch wer denkt, dass wir uns ausschließlich landwirtschaftlichen Problemen widmen werden, der irrt. Infrastrukturelle, demografische, kulturelle Probleme treiben uns gleichermaßen um, betont Frank Wiese. Die Untätigkeit, auch in unseren Ministerien, das befriedigt uns natürlich überhaupt nicht. Es kann einfach nicht befriedigend sein, dass eine Region zukünftig ein Durchschnittsalter von 60 Jahren haben soll. Das ist tödlich für eine Region, das ist tödlich für den Arbeitsmarkt in der Region und letztendlich auch für die Infrastruktur. Denn wir brauchen hier eine vernünftige Infrastruktur, um junge Leute zu halten. Nur dann ist eine Region wirklich lebenswert. Dafür sei auch der Ausbau der A14 notwendig, unterstreicht Wiese. Vor 4 Jahren haben die Landwirte gemeinsam mit den Bürgermeistern Vorschläge für mögliche Ausgleichsersatzmaßnahmen entwickelt. Doch kaum einer dieser Vorschläge sei später berücksichtigt worden, ärgert sich Wiese. Dass man nicht alles davon nutzt, ist auch vollkommen klar, aber es ist natürlich dann ein Stück deprimierend, wenn man dann letztendlich mitbekommt, dass diese ganze agrarstrukturelle Entwicklungsplanung eigentlich heute gar keine große Grundlage mehr für irgendwelche Planungen ist. Den Bürgerwillen im ländlichen Raum stärker durchsetzen. Dieses Ziel haben sich Frank Wiese und die Landwirte der Region auf die Fahnen geschrieben. Die unabhängige Wählergemeinschaft habe zwar die FDP überholt, nicht aber die CDU mit 37%, betont Wolfgang Kühnel. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landkreis Stendal gibt sich betont gelassen. Nur 2 Sitze musste seine Partei einbüßen. Wählergemeinschaften, sagt Kühnel, seien nichts Neues für die Altmark. Ein bisschen überrascht sei die CDU zwar über die Gründung gewesen, aber als politischen Kontrahenten sehe man die Landwirte der Region nicht. Darüber kann man trefflich streiten, ja. Denn das sind Leute, die kommen vom Lande. Und ob die nun parteilich einzuordnen sind, das kann man so nicht sagen. Denn die Bauern, die haben bei uns die Landschaft, die Kulturlandschaft geprägt und erhalten diese auch. Und das honorieren die Leute über Parteigrenzen hinaus. Bloß wir vertreten ja gleiche Interessen. Und deshalb, wenn wir wirklich in vielen Dingen übereinstimmen, dann werden wir auch zusammen bestimmte Sachen voranbringen. Der Politologe Wolfgang Rentsch von der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wundert sich über den Erfolg der Freien Wählergemeinschaften in Sachsen-Anhalt nicht. Die großen Parteien spiegeln immer seltener die Bedürfnisse der Menschen in den Regionen wider. Dabei richte sich das Interesse der Menschen aber immer stärker auf diesen Bereich, glaubt der Politologe Wolfgang Rentsch. Und mit lokalen Interessen werden diese Parteien im Moment nicht fertig, weil sie eben ein Angebot haben, das reicht von der Kommune bis zum Europäischen Parlament Und da kommen die Interessen der Region X und der Region Y, auch die gegensätzlichen Interessen, nicht mehr zum Tragen. Diese Zersplitterung, so Rentsch, gestalte Politik künftig schwieriger. Doch auch in dieser Hinsicht gibt sich Wolfgang Kühnel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Stendal, gelassen. Man muss einfach sehen, welche Positionen werden durch sie vertreten und sie werden selber sehen, wie viel sie erreichen können und dann sieht man weiter. So eine Periode dauert seine Zeit und danach wird abgerechnet immer. Das ist wie Zahltag. Nach den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland und Sachsen-Anhalt. Über den aktuellen Stand der Dinge berichteten Almut Knicke, Dunja Koch und Susanne Arth. Morgen ist ab 13 Uhr Gefahr im Verzug. Es gibt Entgleisungen auf der Südschiene. Man spricht und hört von zunehmenden Differenzen zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Wie weit die gehen, dazu morgen mehr. Ihnen für heute noch einen schönen Tag wünscht Claudia Peres.